Ein echter Wikinger. Ein echter Wikinger, kennt keine Schmerzen. Ein echter Wikinger, schön aufrecht, denkt mich ein Panamik. Ein echter Wikinger, sich nicht zu kreuzen. Lebt sein Leben mit dem Schicksal und wahrt sein Gesicht. Doch geht es dir so wie mir und du fragst dich nur warum. Die anderen kennen kein Tabu, Knappen auf dir rum. Du kennst deine Schmerzen, schlägst entschlossen drauf. Denn du bist ein Wikinger, und der geht niemand auf. Ein echter Wikinger, kennt deine Schmerzen. Echter Wikinger, schon aufrecht, denn dich ein kann er nicht. Ein echter Wikinger, dich nicht zu kreuzen. Lebt sein Leben mit dem Schicksal und wahrt sein Gesicht. Ist egal, wo du auftauchst, alle Kunden kommen. Stört dich an deinem Aussehen, doch du kümmerst dich nicht drum. Und auch du und deine Meinung sind nicht immer ganz konform. Und auch sonst in allen anderen sprichst du nicht ganz genug. Ein Sturmgegner, nicht viel zu kreuzen. Lebt sein Leben mit dem Schicksal. Und wahr sein Gesicht.